Ich weiß, wie es dir geht gerade, denn was du denkst, das kann kein Mensch verstehen. Hass auf die Welt, deshalb hörst du mir auch zu und du kriegst von diesen Wörtern nicht genug. Sag, weshalb bist um dich herum so still? Ich begleite dich auf deinem Weg, wann immer du es willst. Und du willst in deine Träume keinen reinlassen. Doch ich war da, als deine Freunde keine Zeit hatten. Du musstest raus, dein Herz ist am Rasen. Und fragst dich, wie sollst du die Schmerzen ertragen? Ich mein's ernst, bist du innerlich Mensch und gibst ihnen die Hand, werden deine Finger verbrennen. Vergiss den ganzen Rest, du brauchst nur mich. Sag, wer ist in deiner Welt aufrichtig? Doch ich versteh die Krisen, die du schiebst, Bruder. Pass auf dich auf, in Liebe die Musik. Bist du allein schon seit Jahren auf dem Fußweg? Setz die Kopfhörer auf. Bist du es leid, dass sie fragen, ob's dir gut geht? Setz die Kopfhörer auf. Wenn dir die Kraft fehlt, nach oben zu schauen, setz die Kopfhörer auf. Kommt es dir tagtäglich vor wie ein Traum? Dann setz die Kopfhörer auf, Bruder. Hör mir zu, denn ich weiß, was ich sage. Von anderen wirst du meistens verraten. Ich bin der Ehrlichste, glaub mir, wenn ich das sag, weil ich diesen Film nicht verherrliche. Frustra sprach die Wahrheiten aus. Du fühlst die Mucke, der du seit Tag 1 vertraust. Probleme der Welt setzen dich außer Kraft, denn dieses Geld brachte nichts außer Hass. Du wünschst dir morgen nicht mehr hier zu sein. Und der Wind trägt die Sorgen nicht, der friert sie ein. Glaub mir, Bruder, es hart auch für mich, dieser Augenblick, als dieser Traum in dir starb. Und es war dein Vertrauen, es wird seltener. Komm mit mir, wir können gemeinsam die Welt ändern. Denn ich versteh die Krisen, die du schiebst, Bruder. Pass auf dich auf, in Liebe die Musik. Bist du allein schon seit Jahren auf dem Fußweg? Setz die Kopfhörer auf. Bist du es leid, dass sie fragen, ob's dir gut geht? Setz die Kopfhörer auf. Wenn dir die Kraft fehlt, nach oben zu schauen, setz die Kopfhörer auf. Kommt es dir tagtäglich vor wie ein Traum? Dann setz die Kopfhörer auf, Bruder.